Anoint you! Wutpilger-Streifzüge. Ich hörte sagen. Fragmente aus Politik und Kultur. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie in diesem doch wirklich sehr hübschen Haus. Meine Damen und Herren, kunterbunt und immer rund. Unter diesem Motto darf ich Ihnen ein kleines Programm von ausgewogener Qualität ansagen. Meine Damen und Herren, zum Einstieg hörten Sie hier einen Auszug aus dem Film Solo Sunny, ein Filmdrama aus dem Jahr 1979, eine Produktion der DEFA, dem volkseigenen Filmunternehmen der DDR. Ein Film des Regisseurs Konrad Wolf. Um diesen Konrad Wolf soll es in dieser Radiosendung gehen. Es sollen Aspekte seines Lebenswegs und einige seiner Filme besprochen werden. Das heißt, es geht hier um die Widersprüche der DDR und ihrer Kunst. Sich mit Konrad Wolf auseinanderzusetzen, das heißt auch, sich mit dem Nachwirken des Nationalsozialismus zu beschäftigen und wie diese Erfahrung einen Künstler dazu brachte, sich dem Staat der DDR zu verpflichten. Und das heißt, die Frage aufzumachen, ob seine Filme doch mehr waren als Staatskunst. Sie waren es bestimmt. Diese Sendung will dazu einladen, die Filme von Konrad Wolf zu entdecken. Herzlich willkommen zu einer Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Meine Komparsen in dieser Sendung über Konrad Wolf sind Antje Vollmer und Jakob Heiner. Antje Vollmer hat gemeinsam mit Hans-Eckart Wenzel ein Buch über Konrad Wolf geschrieben. Konrad Wolf, Chronist im Jahrhundert der Extreme, lautet der Titel des Buches. Es ist in engem Austausch der beiden Autoren entstanden. Mein Zwiegespräch mit Hans-Eckart Wenzel geht ja schon lange. Er gehörte ja auch zu den Künstlern, die in der DDR geblieben sind und den einfachen Weg in den Westen, in die größere Karriere nicht genommen haben, wie andere vor ihm. Aber wir haben immer wieder darüber gesprochen, wie das Leben in so unterschiedlichen Deutschlands und bei uns beide geprägt hat. Und da haben wir einmal ein Buch geschrieben über Rainer Werner Fassbinder. Das war der politische Autor, am meisten geprägt von der Bundesrepublik, und fand es dann doch ganz wichtig, dass wir den wichtigsten Regisseur der DDR, nämlich Konrad Wolf, auch behandeln. Keiner von uns hätte das jeweils alleine schreiben können, weil es ist ein Versuch vom Leben in zwei unterschiedlichen Ländern und von den Hoffnungen, die man gehabt hat, miteinander zu reden. Und zwar anhand des Werks von Regisseuren, die wie kaum jemand anders deutsche Regisseure waren. Deutsch nicht im Sinne des Patriotismus, sondern im Sinne der Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte. Ich hätte über Konrad Wolf nie alleine schreiben können. Ich hätte immer gedacht, und da gibt es ja dann auch Vorbilder, frühere Biografien, ich hätte immer gedacht, das ist durch eine Westbiografie geprägt und die ist irgendwo, passt die nicht. Und manchmal ist sie verlogen und manchmal ist sie triumphal. Also man brauchte den anderen Blick, um auch zu begreifen, warum so jemand wie Konrad Wolf so wichtig war. Aber auch unter welchen Zwängen er gelitten hat und unter welchen Zwängen auch viele Künstler in der DDR gelitten haben. Und da war die Frage, bleibe ich im Lande und wehre mich hier oder gehe ich mit größerem Erfolg in den Westen, was dann Wolf Biermann gemacht hat. Das war eine entscheidende Existenzfrage. Und Leute wie Konrad Wolf wären nie in den Westen gegangen. Robert Havemann wäre nie in den Westen gegangen, weil sie immer gesagt haben, dann würden sie durch ihre Biografie belegen, Sozialismus ist in Grund und Boden gescheitert. Das wollten die aber nicht. Und uns beide, Wenzel und mich, hat die Frage interessiert, musste der unbedingt scheitern, der Sozialismus? War es überhaupt einer? Und was hat die Leute geprägt, die von ganzem Herzen und mit all ihrer künstlerischen Genialität daran geglaubt haben, woran sind sie wirklich gescheitert und was bleibt doch von ihrem Werk gültig? Und die Filme von Konrad Wolf, die gehören eindeutig zum Besten, was es auf diesem Boden und auch nur auf diesem Boden geben könnte. Er hätte, glaube ich, gedacht, wenn ich in den Westen gehe, das ist nicht nur Verrat an meiner Familie, sondern auch an meiner künstlerischen Biografie. Mein Nährboden, so beschränkt er ist, ist diese DDR und mein Versuch, darin etwas zu verbessern. Und das ist dann doch ein sehr tapferes Leben. Das Buch von Antje Vollmer und Hans-Eckart Wenzel nähert sich dem Regisseur Konrad Wolf mit dem Wissen um das Scheitern des Sozialismus im 20. Jahrhundert. Was bleibt übrig von der Utopie? Was bleibt übrig von der Ära des Sozialismus? Hat es sich überhaupt um Sozialismus gehandelt, wenn etwa in der DDR davon die Rede gewesen ist? Das Buch ist lesenswert. Es ist in einer ruhigen, unaufgeregten Sprache geschrieben. Es wagt viele Seitenblicke, die die Epoche Konrad Wolfs lebendig fassbar machen. Über viele Epochen hinweg handelt das Buch auch von Konrads Vater Friedrich Wolf, von dem er entscheidend geprägt war. Wer sich mit Konrad Wolf auseinandersetzt, der stößt zunächst auf die Information, dass Wolf ein Regisseur der DEFA gewesen ist. Und wer sich einige Filme der DEFA betrachtet, der stößt auf andere Bilder von der DDR, als sie üblicherweise im Umlauf sind. Die Entdeckung der DEFA-Filme hat Jakob Heiner begeistert und ihn zu weitergehender Auseinandersetzung angeregt. Also das hat natürlich angefangen alles mit ein paar ganz großartigen Filmen, die ich gesehen hatte, darunter ein ganz früher DEFA-Film, Die Mörder sind unter uns von Wolfgang Staudte, Das zweite Gleis von Joachim Kunert, Sieben Sommersprossen, ein ganz toller Jugendfilm von Hermann Zschoche und vor allem Spur der Steine von Frank Beyer, ein ganz großartiger Film. Aber auch also Filme mit Jutta Hoffmann kenne ich natürlich selber auch, sehr tolle Filme. Der dritte von Egon Günther zum Beispiel ist ein ausgezeichneter Film. Also für mich, seit ich dann DEFA-Filme gesehen habe, haben sich diese DEFA-Filme auch immer durch eine besondere Qualität ausgezeichnet. Mich hat auch gereizt, dass viele dieser Filme wenig bekannt sind, es da also wirklich etwas zu entdecken gibt. Gleichzeitig ist mir aber aufgefallen, es gibt einfach natürlich bestimmende Themen dieser Filme. Diese Themen sind der Nationalsozialismus, aber auch eine antifaschistische Tradition und dann aber auch der Alltag einfacher Menschen, aber auch die Stellung der Arbeiter, der Frauen, der Jugendlichen in der Gesellschaft. Also es werden einfach auch gesellschaftliche Probleme verhandelt, die auch eine gewisse Aktualität haben, immer noch. Das ist das Reizvolle auch an den DEFA-Filmen, auch für die Gegenwart. Und es ist tatsächlich so, das scheint mir auch sehr erstaunlich zu sein, dass DEFA-Filme eher in Deutschland auch weniger bekannt sind. Zum Beispiel hat es 2005 eine große DEFA-Retrospektive im Museum of Modern Art in New York gegeben, unter dem Titel Rebels with a Cause. Und das hat dort für große Aufmerksamkeit gesorgt, wie mir überhaupt die Forschung über den DDR-Film eher in den USA beheimatet zu sein scheint als in Deutschland. Aber das nur am Rande. Die DEFA wurde am 17. Mai 1946 in Potsdam-Babelsberg gegründet. Ihre Ausrichtung soll sie zu einem Teil der Entnazifizierung der sowjetischen Besatzungszone machen. Im Medium des Films soll über die Ideologie des Nationalsozialismus aufgeklärt werden. Die deutsche Bevölkerung soll populär mit Antifaschismus und humanistischen Werten in Berührung gebracht werden. Dabei ist die DEFA selbstverständlich dem sozialistischen Realismus verpflichtet. Aber so doktrinär dieses Stichwort immer wieder verwendet wurde, so sagt es doch nicht unbedingt etwas über den Prozess aus, in einer konkreten historischen Situation eine Formsprache zu suchen. Zu Beginn der DEFA stand man ja vor dem Problem, dass man nicht an eine vorhandene filmerische Formsprache anknüpfen konnte. Deswegen orientierte man sich zuerst an dem späten expressionistischen Film der Weimarer Republik. Also das heißt Filme, die mit starken Schwarz-Weiß-Kontrasten und sowas wie scheinbar unnatürlichen Kamerapositionen gearbeitet haben. Ein anderer sehr wichtiger Bezugspunkt war natürlich der Film Coole Wampe, den Zlatan Dudow, Bertolt Brecht, Hans Eisler und im Schauspiel auch Ernst Busch 1932 gemacht hatten, als den, wenn man so sagen kann, einzig explizit kommunistischen Tonfilm der Weimarer Zeit. Und Zlatan Dudow, der war ja dann auch in der DEFA wieder dabei ab 1946 und hatte ja auch einen gewissen Einfluss in der DEFA, sodass man schon versuchte, von der Filmsprache her erstmal an eine Entwicklung anzuknüpfen, die noch in der Weimarer Zeit, also in der vorfaschistischen Zeit lag. Andererseits hat sich über die Jahre, natürlich hat man sich auch von diesem Einfluss gelöst und es hat sich eine eigene Filmsprache entwickelt, aber die, glaube ich, nicht verbindlich ist für alle DEFA-Filme. Aber ich würde es so sagen, dass es innerhalb der DEFA-Produktion eine Vielfalt des modernen Films gab, wo bestimmte Avantgarde-Techniken von Collage, Montage, Überblendung, schnelle, harte Schnitte und ähnliches, die findet man immer wieder. Sei es zum Beispiel ganz prominent in dem Film Der Fall Kleiwitz, also der behandelt den von den Nazis inszenierten Angriff polnischer Truppen auf dem Rundfunksender Kleiwitz. Das ist ein Film, der formal wirklich radikal modern ist. In der Regie von Gerhard Klein. Und aber auch die moderne Formsprache findet man immer wieder, auch bei Regisseuren wie Egon Günther vor allem und auch Konrad Wolf. Am 20. Oktober 1925 wird Konrad Wolf als Sohn von Friedrich und Elsa Wolf in Hechingen im heutigen Baden-Württemberg geboren. Friedrich Wolf ist Arzt und forscht über Naturheilkunde. Den sozialen Reformbewegungen der Weimarer Republik fühlt er sich nahe. Er ist auch als Schriftsteller tätig und schreibt Theaterstücke, deren Aufführungen einige Kontroversen auslösen und die es zu einiger Bekanntschaft bringen. Im Jahr 1928 wird Friedrich Wolf Mitglied der KPD und des Bundes proletarisch-revolutionärer Schriftsteller. Mit einer Agitprop-Spielgruppe führt er Agitationsstücke zu aktuellen Themen auf. Seine Söhne Markus und Konrad Wolf nimmt er früh mit zu Wahlkampfveranstaltungen der KPD. Es ist einerseits die künstlerische Ausstrahlung Friedrich Wolfs und andererseits seine feste politische Überzeugung, die auch Konrad Wolf entscheidend beeinflussen werden. Sie prägt ihn ganz und gar. Übrigens prägt es auch das Leben seines Bruders Markus Wolf. Das ist ja auch eine sehr interessante Geschwisterverbindung. Und beide sind eigentlich durch diese Familiengeschichte und die tapfere Biografie ihres Vaters geprägt für ein Leben einerseits als Künstler, die aber Filme zu politischen Themen machen und eine hohe Sensibilität auch für die Emotionen ihrer Zeit und auch für die Gefahren ihrer Zeit haben. Und andererseits von dieser Mission, der die ganze Familie gefolgt ist, den Sozialismus aufzubauen und nach ihren Erfahrungen in Moskau dann auch den Versuch, den Sozialismus besser aufzubauen, vielleicht auf europäischem Boden, vielleicht auf deutschem Boden. Und zwischen diesen beiden Polen, der Politik und der bedingungslosen Künstlerschaft, da ist Konrad Wolf verortet. Man kann vielleicht sagen, der eine der Brüder, der Markus, musste dann mehr der Partei dienen, der andere mehr der Kunst, aber so stimmt das nicht. Auf bestimmte Weise hat der Konrad gesagt, hätte ich auch machen können, was mein Bruder gemacht hat. Ich bezweifle das, aber die Spannung war letztlich bei beiden da und auch die hohe künstlerische Begabung, aber eben auch die Vorprägung durch die Familie. Viele andere Künstler haben sich ja im Widerstand gegen ihre Familien selbstständig gemacht. Das ist häufig eine Ursache für den eigenen künstlerischen Auftrag. Aber diese beiden wussten, dass sie da so ein überzeugendes Vorbild im Leben ihres Vaters und im Schaffen ihres Vaters hatten, dass sie dem einfach treu bleiben mussten. Als Juden und als Kommunisten müssen die Wolfs 1933 vor den Nazis fliehen, zunächst nach Frankreich, dann nach Moskau. Konrad Wolf ist da gerade einmal 8 Jahre alt. Er wächst in Russland auf, erlebt eine russische Jugend. Seinen Eltern ist es wichtig, dass ihre Kinder nicht vom russischen Alltagsleben isoliert sind. Sie lernen Russisch und erhalten die russische Staatsbürgerschaft. Konrad Wolf besucht die progressiv ausgerichtete Karl-Liebknecht-Schule und in Moskau lernt er das Kino lieben. 1936 spielt er erstmals selbst eine Rolle in dem Film Kämpfer, ein antifaschistischer Exilantenfilm von Gustav von Wangenheim. In dieser Zeit beginnen die stalinistischen Säuberungen. Auch im Umfeld der Wolfs finden Verhaftungen statt. Friedrich Wolf verlässt Ende 1937 Moskau, um sich den internationalen Brigaden in Spanien anzuschließen. Vielleicht auch, um selbst der stalinistischen Schlinge zu entkommen, die sich auch um das Exil immer enger zieht. Für die Söhne ist der Vater oft abwesend, umso eindrucksvoller ist ihnen sein Kampfesmut. Am 22. Juni 1941 beginnt der Überfall der deutschen Wehrmacht auf die Sowjetunion. Der Zweite Weltkrieg bestimmt ab nun auch das Leben von Konrad Wolf entscheidend. Er wird als Soldat der russischen Armee in seine deutsche Heimat zurückkehren. Konrad Wolf ist ja nicht nur als Sohn von Kommunisten in die Sowjetunion geflohen, sondern als Sohn jüdischer Kommunisten, also war da in einer gewissen Art und Weise auch von der Verfolgung der Juden betroffen. Er ist ja letztendlich als Kind nach Moskau gekommen, hat sich als Russe gefühlt, konnte fast, sagt er, immer besser Russisch als Deutsch. Das war die Atmosphäre seiner Kindheit, an der er auch sehr gehangen hat, an diesen Sommern im Peridelkino, das war das Ferienhaus der Wolfs, die Freunde, die er damals getroffen hat, deren Schicksal hat ihn ein Leben lang geprägt. Und dann kommt er natürlich mit seiner Familie, denn alle haben gesagt, als es nun darum geht, Deutschland vom Hitlerfaschismus zu befreien, da müssen wir dabei sein, kommt er mit gerade mal 17 Jahren zur Roten Armee. Und wurde dann im Dezember 1942 zur Roten Armee eingezogen und war dort dann in der politischen Abteilung tätig und als Übersetzer, Dolmetscher, war auch zuständig für Gegenpropaganda, also ist dann auch mit einem Wagen, mit Lautsprecher herumgefahren und hat versucht, Wehrmachtssoldaten zur Desertion zu bewegen. Darüber hat er einen seiner schönsten und wichtigsten Filme gemacht, der heißt Ich war 19 und der begleitet das Leben dieses jungen Soldaten, der durch die ganzen von den Deutschen vernichteten Gebiete kommt und in dem sich auch dieser ganze Zorn über diese Politik anhäuft und der dann trotzdem seiner Familie folgend sagt, obwohl ich eigentlich mich als Russe fühle, möchte ich doch für ein besseres Deutschland kämpfen und sich dann hier auch engagiert. Grisha, gib sie, du! Achtung, Achtung, deutsche Soldaten und Offiziere. Warum verlängert ihr den Krieg, der verloren ist? Hitler ist tot. Gebt euch gefangen, oder ihr werdet dem vernichtenden Schlag der Sowjetarmee nicht entgehen. Они боятся. Говори им проще, прямо. Deutsche, lauft nicht weg! Hört auf mich! Kommt zu uns, hier ist eure Rettung! Konrad Wolf kam dann mit der ersten weißrussischen Front, die ja Berlin eingenommen hat, unter dem Kommando von Schukow. Dann kam er also wieder nach Deutschland und nach Berlin, war auch bei der Befreiung des KZ Sachsenhausen dabei und hatte so allein schon mal als junger Mensch eine Menge Material, eine Menge Stoff schon an der Hand von Dingen, die er selber erlebt hatte. Also diese Erlebnisse hat er größtenteils in seinem Film Ich war 19 dargestellt. Den hat er erst einige Zeit später gemacht. Er ist erst 1968 dann in die Kinos gekommen. Aber er hat quasi auch von diesen Erlebnissen, von denen hat er auch filmerisch sich inspirieren lassen können. Zum Film kam er eigentlich erst, als er wieder zurückgegangen ist in die Sowjetunion. Ist 1949 dann an die Filmhochschule nach Moskau gegangen, wo er dann bei berühmten Filmemachern der Sowjetunion lernte, unter anderem Gerasimov, nach dem heute noch die Schule in Moskau benannt ist. Und da trifft er dann auch ganz wichtige Freunde, zum Beispiel Angel Wagenstein, den Drehbuchautor von etlichen von seinen Filmen. Und es wird eine lebenslange Freundschaft, wie überhaupt dieser Konrad Wolf sehr begabt war, zu großer Treue und zu ganz intensiver, ganz ehrlicher Freundschaft. Und er entschließt sich dann 1952 in die DDR zu gehen, dort zu leben und zu arbeiten und nimmt auch die Staatsbürgerschaft der DDR an. Und er macht, und das ist ganz interessant, er arbeitet während seines Studiums zusammen mit Joris Ivens zum Beispiel, ein Filmemacher, mit dem Hans Eisler viel zusammengearbeitet hat, ein sehr experimenteller Filmemacher. Und er arbeitet zusammen mit Kurt Metzig, der eben zum Beispiel den Film Ernst Thälmann, Sohn seiner Klasse, gemacht hatte, bei dem dann Konrad Wolf mitgearbeitet hat. Also da sieht man auch die Filmeinflüsse von Konrad Wolf schon ganz gut, also quasi der Experimentalfilm und dann bei Kurt Metzig, glaube ich, kann man, ohne despektierlich zu sein, etwas weniger experimentell und trotzdem auf einem handwerklich sehr hohen Niveau beschreiben. Wir kriegen euch! Wir finden euch! Wir stimmen euch auf! Verfluchte Hunde! Ich vergesse euch nicht! Ich will hinter euch her sein! Bis ihr verreckt seid! Bis ihr krepiert seid! Bis ihr am Ende seid! Bis ihr erlaubt! Bis kein Platz mehr für euch ist, kein Stück Land auf dieser Erde. Bis ihr nicht mehr schießen könnt, ihr Verbrecher. bis ihr begriffen habt, dass es damit vorbei ist. Ein für allemal vorbei. Der Nationalsozialismus, die Verfolgung und Vernichtung der europäischen Juden, der Zweite Weltkrieg, die Befreiung und das daraus folgende widersprüchliche Verhältnis zwischen Deutschland und Russland, diese Themen sind bestimmt für das filmerische Werk von Konrad Wolf. Die Flucht aus Deutschland, das Exil in Moskau und seine Rückkehr mit der russischen Armee haben seinen Lebensweg entscheidend geprägt. Als er 1955 in den Künstlerischen Rat der DEFA berufen wird, nimmt er diese Funktion auch deshalb an, weil für ihn die Frage zentral ist, wie in Deutschland überhaupt noch einmal etwas entstehen sollte, das anders ist als das, was die Deutschen nach 1945 hinterlassen hatten. Wie konnte Hitler andermal sein? Das wird vielleicht einmal in den Schulbüchern stehen. Die Industrie hat bezahlt, die Reichswehr hat ihn gestützt, die ganze Militärkriege, die Macht hat man ihm zugesteckt. Verstehst du denn was? Aber wie soll ich das erklären? Goethe und Auschwitz, zwei deutsche Namen, zwei Namen in einer Sprache. Das ist auch meine Sprache. Die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus in dem Film von Wolf fängt quasi mit den ersten Arbeiten an. Er macht 1956 seinen Diplomfilm Genesung, 1957 macht er einen weiteren Film Lissi und die beschäftigen sich schon beide auf einem hohen Niveau mit dem Nationalsozialismus. Aber meines Erachtens wirklich bis heute unübertroffen ist der Film, den er 1959 macht. Der Film heißt Sterne und den macht er zusammen mit Angel Wagenstein, den er im Studium in Moskau kennenlernte. Und Angel Wagenstein ist ein bulgarischer Jude, der dort sowohl im Gefängnis als auch im KZ war und dann aber auch in bewaffneten Partisanenverbänden gekämpft hat. Und jetzt machen also Konrad Wolf und Angel Wagenstein einen Film zusammen, der als deutsch-bulgarische Koproduktion in Bulgarien spielt und dort die Juden aus Thessaloniki, also aus Griechenland, auf den Weg in die polnischen Vernichtungslager zeigt. Und dieser Film ist dann auch in den Originalsprachen gedreht und auch ausgestrahlt worden. Das heißt, in dem Film sieht man Leute, die Deutsch sprechen, Leute, die Bulgarisch sprechen und Leute, die Ladino sprechen, also die Sprache der sephardischen Juden in Griechenland. Und allein da sieht man schon, was für ein Bewusstsein, also Wolf und Wagenstein, allein von der europäischen Dimension der Judenvernichtung hatten, das eben tatsächlich so in diese Situation so anzusiedeln. Und dieser Film ist neben dem, was ich schon erzählt habe, also wirklich sehr erschütternd und aber analytisch zugleich. Also es ist kein Film, der sich quasi in leere Betroffenheit wohlig fühlt, sondern der tatsächlich einen emotionalen und analytischen Zugang zugleich dem Thema der Vernichtung der europäischen Juden aufmacht und, muss ich sagen, bis heute wirklich einer der besten Filme zum Thema ist. Der Film lief dann auch auf den Filmfestspielen in Cannes, konnte aber wegen Proteste der BRD nur als bulgarischer Beitrag gezeigt werden und wurde dann allerdings auch gegen Proteste mit dem Spezialpreis der Jury ausgezeichnet als wirklich herausragender Film. Ich würde aber noch einen anderen Aspekt hervorheben wollen. Das Thema ist nämlich bei Konrad Wolf auch da immer anzutreffen, wo es vielleicht nicht im Vordergrund steht. Konrad Wolf macht Mitte der 70er einen Film, der heißt Der Mann auf dem Sportplatz. Da geht es um einen Bildhauer, der eine Figur für einen Sportplatz entwerfen soll. Dann im Verlauf des Films merken wir, wie dieser Bildhauer sich aber auch mit dem Massaker in der Schlucht von Babi Yar beschäftigt, also der Schlucht, wo 1941 mehr als 30.000 jüdische Menschen innerhalb von 2 Tagen von den Einsatzgruppen der Nazis erschossen werden. Und auch das wird bei Konrad Wolf quasi in diese Reflexion, was ist Kunst, mit einbezogen, auch wenn es nur oder scheinbar nur um eine Figur auf einem Sportplatz geht. Also das Thema ist bei Wolf immer präsent und er hat auch präsent, dass natürlich der Judenmord auf sehr verschiedenen Formen von den eben mobilen Einsatzgruppen bis hin zu den Arbeits- und Vernichtungslagern wie Auschwitz stattgefunden hat. Und das bezieht er auch in seine Filme mit ein. Babi Yar war eine Schlucht in Kiew zwischen Surielsk, Kurenjewka und Lukjanovka. Dort war nichts zu sehen, nur ein Bach, ein freundlicher Bach. Das ist nichts Besonderes in dieser Landschaft. Warum hast du das angestrichen in dem Buch? Dort wurden an 2 Tagen mehr als 30.000 Menschen erschossen. Der Befehl zum Sammeln der Juden hatte keine Überschrift und keine Unterschrift. Ich zog mein Sonntagskleid an, aber alte Schuhe wie meine Mutter. In der Turgenjew-Straße herrschte ein Gedränge wie bei einer Demonstration, nur gab es keine Fahnen und keine Musik und die feierliche Stimmung von früher fehlte. Wir glaubten noch immer, dass dort ein Zug steht. Die Deutschen kontrollierten unsere Personalausweise und warfen sie ins Feuer. Alles war vollkommen unverständlich. So unverständlich wie dieser Blick. Das ist der Blick von Buchenwald runter, von der Nordseite her. Und da fuhr der Zug nach Apolda lang. Und in Ravensbrück war nur der See, zwischen dem Bootsverleih und dem Krematorium. Das ist traurig. Ja. Komm mal. Haben Sie das Gefühl, dass es schon lange hier ist? Ja. Ja, lange. Und wenn Sie jeden Tag daran vorbei müssen? Vor uns öffnete sich eine Schlucht mit steilen Wänden. Ich kannte sie, sie hieß Babi Yar. Auf der anderen Seite sah ich Maschinengewehre und deutsche Soldaten. Es war schon fast dunkel. Sie hatten ein Lagerfeuer angezündet, über dem sie anscheinend etwas kochten. Ein Mann löste sich vom Feuer, legte sich hinter das Maschinengewehr und begann zu schießen. Als ich zu mir kam, hatte ich den Mund voller Erde. Konrad Wolfs Lebensweg ist von einer intensiven Konstellation geprägt. Moskau, Berlin und die Hoffnung auf eine humanistische Erneuerung. Dass diese Konstellation nicht ohne Widersprüche zu haben war, hat das Erleben und Empfinden Wolfs geschärft. In seinen Filmen werden individuelle Schicksale gezeigt, die dennoch immer das Universelle, die mögliche freie Menschheit hervortreten lassen. In seinen Erfahrungen war immer ein Moment der Distanz, der Fremdheit beigemischt, das die Identifizierung mit einem Kollektiv verhinderte. Immer wieder erzählt er Geschichten von Menschen, die zwischen den Stühlen sitzen, die sich in ihrer Umgebung fremd fühlen, die vor existenziellen Entscheidungen stehen, die es sich nicht leicht machen können mit ihrem Lebensweg. Ich glaube, das hat auch biografische Einflüsse, dass Konrad Wolf in seinen Filmen so gearbeitet hat. Also die Flucht aus Deutschland und die Rückkehr als Sowjetbürger und Soldat, sodass Fremdheit und Distanz zu Kollektiven sicherlich zu prägenden Erfahrungen gehören. In seinen Filmen zeigt er das, weil in diesem Film zeigt er immer Individuen, die sich in den Kraftfeldern, sage ich mal, großer historischer Entwicklung bewegen. Sei es des Faschismus, des Zweiten Weltkrieges oder andere Situationen. Aber es geht nie darum, dass ein Individuum quasi stellvertretend und nur für eine Sache steht, sondern es geht immer um den auch Widerspruch und oftmals auch ungelösten Widerspruch zwischen individuellem Handeln und objektiven Bedingungen. Das ist, was Wolf interessiert und was er filmisch auch entfaltet. Das zeigt sich in einem anderen Film auch sehr gut, Sonnensucher. Das ist ein Film über die Wismut AG, also ein riesiges Kohle- und Urankombinat in der frühen DDR. In diesem Versuch einer radikalen Industrialisierung sehen wir ein Zusammenspiel, eine ganz eigenartige Kombination aus individuellen Biografien, die dort zusammentreffen, und einer allgemeinen Entwicklung. Eigentlich ganz ähnlich, wie sie auch in dem ganz großartigen Roman Rummelplatz von Werner Breunig, der ja auch im Zuge des 11. Plenums 1965 dann nicht veröffentlicht wurde, wie sie auch da gezeigt wird. Mit der Nichtaufführung seines Films Sonnensucher von 1958 ist ein zentraler Konflikt im Leben von Konrad Wolf angesprochen. Bereits zu diesem Zeitpunkt hatte das Kulturministerium der DDR mit einem Angriff auf die künstlerische Freiheit der DEFA begonnen. Immer mehr soll das filmerische Schaffen von politischen Vorgaben diktiert werden. Sonnensucher thematisierte die Lebens- und Arbeitswelt im Uranbergbau der Wismut AG, die unter der Leitung der Roten Armee stand. Der Film sollte auch Konflikte zwischen der sowjetischen Betriebsleitung, deutschen Arbeitern und Kommunisten zeigen. Und er zeigt auch Prostitution, Kriminalität und Kneipenschlägereien. Konrad Wolf wird in diesem Zuge Antisowjetismus vorgeworfen. Man verlangt Änderungen, Kürzungen, drastische Szenen sollen verschwinden. Konrad Wolf kämpft um diesen Film. Schließlich akzeptiert er dessen Verbot. Der Film verschwindet im Archiv und kann erst Anfang der 70er Jahre gezeigt werden. Dennoch oder gerade deshalb engagiert sich Konrad Wolf in der Kulturpolitik der DDR. Er übernimmt Funktionen in der Gewerkschaft Kunst und in der Akademie der Künste. 1965 wird er schließlich sogar Präsident der Akademie der Künste, und das heißt auch, er ist Teil des Apparats, er ist offizieller Funktionsträger der DDR. Und dies wirft die Frage auf, ob Konrad Wolf sich eins machte mit der Herrschaft der Partei, mit der Doktrin und Realität des Staatssozialismus in ihrer ostdeutschen Ausprägung. Offiziell hat Konrad Wolf sich nie von der Partei distanziert. Wahrscheinlich hat er sich zu einem hohen Grad mit der DDR identifiziert. Doch seine Filme sprechen eine andere Sprache. Explizit thematisieren sie die Widersprüche und den Zweifel. Exemplarisch hierfür der Film Der geteilte Himmel von 1964 nach dem gleichnamigen Roman von Christa Wolf. Also er hat ja als Drehbuchautorin die damals noch junge Christa Wolf, die gerade ihr erstes, auch in Westdeutschland erfolgreichen Roman Der geteilte Himmel gespielt hat. Und das Tolle an dem Buch, da ist der Mauerbau noch nicht passiert, aber man ahnt es voraus. Man ahnt voraus, dass sich die Beteiligten zwischen Ost und West entscheiden müssen. In den Hauptfiguren der jungen Rita aus diesem Film, die entscheidet sich dafür, im Osten zu bleiben. Und ihr Freund geht in den Westen. Und das zerbricht am Ende auch diese wirklich große und wunderschön gezeichnete Liebe. Das heißt, der Film und auch das Buch ist sehr ahnungsvoll auf Konflikte, die dann hinterher Millionen Menschen geprägt haben, nämlich will ich im Osten oder will ich im Westen leben. Aber gerade dieser Film und dieses Buch ist zu einem Moment, wo sie sagen, es lohnt sich noch im Osten sich zu engagieren. Konrad Wolf wäre niemals in den Westen gegangen, Robert Havemann wäre niemals in den Westen gegangen, weil sie alle aus der Zeit kamen, wo das ein ehrlicher und ernsthafter Versuch und übrigens auch mit den beeindruckendsten Künstlern war, aus der DDR ein sozialistisches, aber auch freies Land zu machen. Und genau an dieser Schnittstelle steht dieser Film. Und deswegen ist man, wenn man ihn sieht, auch wirklich traurig, dass so viel Idealismus und Begeisterung und Engagement und Zukunftshoffnung gerade von jungen Künstlern und Intellektuellen am Ende so enttäuscht waren. Na, gefällt Ihnen unser Waggon? Gut. Ein Stein auf der langen Straße zum Sozialismus. Worauf wollen Sie hinaus? Eine Kleinigkeit. Auf die Tatsache der historischen Verspätung, die wir als Deutsche ja kennen sollten. Für uns, verdorben durch Individualismus und Zivilisation, führt kein Weg zurück zu den einfachen Vorzügen der neuen Gesellschaft. Viele Irrtümer auf kleinem Raum. Er meint es ja nicht so. Doch, doch. Er meint es so. Seht ihr denn nicht, was ihr braucht, sind ungebrochene Helden. Was ihr findet, ist eine gebrochene Generation. Achtung, alles fertig zur Bremsprobe. Tragischer Widerspruch. Ihre Resignation fehlt der Zorn. Mein lieber Faust der Neuzeit. Zwischen Faust und uns liegen die Jahrhunderte. Das ist es, was ich sage. Weg zu lang. Hey! Wisst ihr schon? Die Russen haben einen Mann im Kosmos! Ich sehe die Brücken und leichten Schatten auf der fernen und doch so lieben Erde. Und für einen Moment erwachte in mir der Bauernsohn. Der vollkommen schwarze Himmel sah wie ein frisch gepflügtes Feld aus. Und die Sterne waren die Saatkörner. Alles, was geschehen ist, bekommt seinen Sinn. Ein Bauernsohn pflückt den Himmel und zerstreut die Sterne als Saatkörner über ihn. Wird unser bisschen Menschenwärme der Kälte des Kosmos standhalten können? Ich weiß schon, was jetzt kommt. Im Zentrum steht erstmal eine Liebesgeschichte zwischen, sagen wir soziologisch gesprochen, einem Angehörigen der technischen Intelligenz und einer jungen Studentin, die dann auch in der Produktion arbeitet, dann in dieser Eisenbahnfabrik. Und es tun sich ja im Laufe des Fortgangs der Geschichte nicht nur zwischen den beiden, sondern auch zwischen den beiden und wiederum deren Umgebung zahlreiche Differenzen auf. Also Differenzen irgendwie lebensweltlicher Erfahrung, Differenzen von Möglichkeiten, die man in der DDR hat. Es deuten sich auch sowas wie Klassenunterschiede an, auch politische Differenzen. Das alles also haben wir vor dem Hintergrund des Baus der Mauer im August 1961, was ja aber überhaupt nicht explizit gezeigt wird. Also wir haben bestimmte Bilder, Kameraeinstellungen, ja, also manchmal parallelisiert eine Pappelallee genau so, dass sie das Bild trennt. Aber der Mauerbau tritt zurück. Was dadurch bewirkt wird, ist ja ein Verständnis für zugrunde liegendere Konflikte, die mit dem Bau der Mauer weder gelöst wurden noch gelöst werden konnten, sondern nur in einer gewissen Weise an einem bestimmten Punkt blockiert werden konnten. Also was dieser Film zeigt, ist im Grunde genommen Konflikte, die auch dadurch, dass man ein Bild teilt, nicht verschwinden. Und dadurch ermöglicht dieser Film ein, denke ich, kritisches Verständnis der Probleme der jungen DDR und tatsächlich ist in dem Sinne auch ein Diskussionsbeitrag zu der Frage, was eigentlich aus der DDR werden soll. Soll sie eben das halbe Bild oder das ganze Bild sein, die eingemauerte Utopie oder was kann die DDR werden? Und ich glaube, da ist der Film ein kritischer, aber ja, solidarisch-kritischer Beitrag. Ich will dir folgen, durch Wälder und Meer, durch Eis und Eisen, durch feindliches Heer. Heißt es nicht so? Was wussten denn die, als sie solche Lieder machten? Früher suchten sich die Liebespaare vor der Trennung einen Stern, an dem sich abends ihre Blicke treffen konnten. Was sollen wir uns suchen? Den Himmel wenigstens können Sie uns nicht zerteilen. Doch, der Himmel teilt sich zuallererst. Leb wohl. Braunes Fräulein. Der Roman Rummelplatz von Werner Bräunig wurde in dieser Radiosendung bereits erwähnt. Konrad Wolfs Film Sonnensucher bearbeitete ein ähnliches Sujet wie Rummelplatz. Es ist der Roman von Werner Bräunig, der dann 1965 im Zentrum einer folgenreichen Auseinandersetzung steht. 1961 war in Ostberlin die Mauer gebaut worden. Der Mauerbau, den Konrad Wolf rechtfertigte, hatte in den Jahren danach paradoxerweise eine Tendenz der Liberalisierung zur Folge. Auf wirtschaftlicher Ebene wurden Pläne für eine erhebliche Dezentralisierung und eine Liberalisierung ökonomischer Entscheidungsprozesse diskutiert. Im kulturellen Bereich entsteht ebenfalls eine Aufbruchsstimmung. Ein Hauch von geistiger Freiheit, Experimentierfreude und kritischer Offenheit, auch in politischen Fragen, zeichnete die Produktionen dieser Jahre aus. Gerade das Jahr 1965 war für die DEFA eine Blütezeit. Es entstehen Filme, die Probleme der Jugend und Konflikte des Alltagslebens thematisieren und die darauf verweisen, dass diese Probleme nicht durch doktrinäre Vorgaben und Kadergeist gelöst werden können. Doch dann beginnt sich innerhalb der SED der konservative Flügel um Honecker und Mielke gegen den Reformkurs durchzusetzen. Das Ringen zwischen Liberalismus und Konservatismus in der DDR wird ausgerechnet auf dem Feld der Kultur ausgetragen. Und die Entscheidung fällt auf dem 11. Plenum des ZK der SED im Dezember 1965. Ja, das 11. Plenum des ZK der SED, in der Tat Mitte Dezember 1965, ist in die DDR-Geschichte eingegangen unter dem Namen Kahlschlag. Und dieser Name Kahlschlag ist vor allem dadurch entstanden, weil dieses Plenum ganz besonders rigide und ganz besonders intensiv in die Entwicklung der DDR-Kultur eingegriffen hat. Führende SED-Funktionäre haben sich auf dem Plenum ganz besonders scharf und ausdrücklich gegen jede Form von Skeptizismus in der DDR-Kultur geäußert. So hieß dieses böse Wort damals über Anlehnungen an westliche Kultur. Angefeindet wurden vor allem Schriftsteller wie Stefan Heim und Wolf Biermann und Werner Bräunig, dessen Romanentwurf Rummelplatz auf dem Plenum ganz scharf angegriffen wurde. Aber eben auch speziell die Filmemacher der DEFA. Das Plenum war insofern auch etwas ganz Besonderes, weil den Delegierten immerhin über 170 Mitglieder und Kandidaten des Zentralkomitees, die dort am Anfang eingeladen waren, zwei Filme gezeigt wurden, als Negativbeispiele sozusagen, nämlich einmal Das Kaninchen bin ich von Kurt Metzig und Denk bloß nicht, ich heule von Frank Vogel. Und anhand dieser beiden Filme wurde ein Exempel statuiert über das, was angeblich sich in den letzten Jahren alles fehlentwickelt hat im DDR-Filmwesen. Man kann also sagen, dass dieses 11. Plenum ja so eine Art Abbruch war einer vermeintlich liberalen Entwicklung in der DDR-Kultur, die in den Jahren nach dem Mauerbau eingesetzt hatte. Da gab es eine ganze Menge von Künstlern, die gesagt haben, wir sind aus politischer Überzeugung hier in der DDR geblieben und wir wollen jetzt an diesem System etwas ändern. Wir wollen es reformieren, wir wollen es verbessern, wir wollen den Sozialismus nicht abschaffen, sondern wir haben einfach eine Idealvorstellung davon, wie diese Gesellschaft aussehen kann und wir wollen mit unseren Werken darauf einwirken und versuchen, sie in irgendeiner Art und Weise zu verbessern. Und diese Tradition merkt man der Zahl der Filme der DEFA, die in den Jahren 1965, 66 entstanden sind und eigentlich eben in diesen Jahren auch hätten ins Kino kommen sollen, ganz deutlich an. Also dieser Impuls war einfach da zu sagen, wir wirken mit diesen Filmen auf die Gesellschaft ein und wir zeigen eben nicht nur ein beschöntes Bild vom Sozialismus, sondern wir weisen auch auf die Probleme hin und auf die Widersprüche, die es gibt. Und das war eben dann unter anderem ausschlaggebend dafür, dass diese Filme verboten worden sind. Bis zum Plenum waren es 3 Filme, die wieder zurückgezogen wurden. Neben Denk bloß nicht, ich heule und Das Kaninchen bin ich, auch Der Frühling braucht Zeit von Günter Starnke. Und im Verlauf des Jahres 1966 setzt dann so eine richtige Zensurwelle bei der DEFA an. Alle Filme mit Gegenwartsthematik werden noch einmal vollständig überprüft und bis zum Ende des Jahres 1966 sind es dann 12 Spielfilme gewesen insgesamt, die verboten wurden, in der Produktion gestoppt worden sind, in den Giftschrank kamen. Die größte Zensurwelle, wenn man so will, in der deutschen Filmgeschichte. Und die Filme konnten zum überwiegenden Großteil alle erst 1989/90 dann uraufgeführt werden. Das sagt Andreas Kötzing, der sich als Kulturhistoriker mit der Geschichte der DEFA und dem Kahlschlag-Plenum auseinandergesetzt hat. Den betroffenen Werken wird vorgehalten, den Aufbau des Sozialismus durch eigensüchtigen Subjektivismus zu bremsen. Sie stünden unter dem Einfluss westlicher Dekadenz, ihnen wurde Formalismus, reiner Ästhetizismus oder gar Hang zur Pornografie vorgeworfen. Konrad Wolfs Position zum 11. Plenum ist selbst widersprüchlich. Als Präsident der Akademie der Künste sind zahlreiche Mitarbeiter Wolfs von den Maßnahmen betroffen und er teilt deren Empörung, da ja auch seine eigenen Filme immer wieder von Zensurmaßnahmen betroffen gewesen waren und zum Teil nicht gezeigt werden konnten. Trotz der hohen Stellung von Wolf, gerade in Fragen der Kulturpolitik, wird Wolf auf dem Plenum nicht um eine Stellungnahme gefragt. Er ermutigt Christa Wolf und andere zum Widerspruch und macht in persönlichen Gesprächen seine Ablehnung der Maßnahmen deutlich. Doch er erhebt nicht öffentlich die Stimme gegen die neue Linie der Partei. Für zahlreiche Künstlerinnen und Künstler bleibt Konrad Wolf ein wichtiger Ansprechpartner. Aufgrund seiner Position und Anerkennung kann er zwischen Kunstschaffenden und Politfunktionären vermitteln, kann zum Teil Spielräume verteidigen. Man weiß durch Wolfs Filme, dass er auf der künstlerischen Ebene kein Staatsregisseur mit vorauseilendem Gehorsam ist. Viele sind später von ihm enttäuscht, als er die Ausbürgerung Wolf Biermanns rechtfertigt, wenngleich er vorsichtig Verständnis für die Kritik an diesem Vorgang äußert. Daraufhin wird es einsam um Konrad Wolf, die Kulturschaffenden sind enttäuscht, dass er die Ausbürgerung mittrug, die Parteigenossen sind enttäuscht, dass er nicht eindeutiger Stellung dafür bezog. Fortan stehen diejenigen unter einem doppelten Verdacht, die nach wie vor in der DDR bleiben und dort als Künstler existieren wollen. Nach dem 11. Plenum des ZK der SED schwenken viele Künstlerinnen und Künstler darauf um, historischen Stoff zu bearbeiten. So auch Konrad Wolf, der nun gemeinsam mit Angel Wagenstein an einem Film über Goya zu arbeiten beginnt. Der Film basiert auf dem Roman Goya oder der arge Weg der Erkenntnis von Leon Feuchtwanger. Aber ausgerechnet die Geschichte Goyas stellt die Frage ins Zentrum, in welcher Beziehung Kunst und Künstler zur Macht stehen. Ausgerechnet dieser Film behandelt, wie die Macht die Möglichkeiten der Kunst einschränkt. Goya, der begabte Maler am Beginn der Moderne, hat es endlich geschafft, am Hofe arbeiten zu dürfen. Sein Schüler mahnt ihn, nicht das Talent zu verschwenden mit den Porträts der Königsfamilie und all den Aufträgen. Aber Goya ist ein sinnenfreudiger Mensch und liebt das angenehme Leben. Es fehlt ihm an nichts, er wehrt alle Zweifel ab. Sein Talent erscheint ihm als Garant für den Eintritt in die feudale Welt. Aber die Nähe zur Macht fordert ihren Preis. Seine innere Unruhe nimmt zu. Die Nachrichten seiner Freunde über das Unrecht und die Unterdrückung in Spanien nimmt er zur Kenntnis, wehrt sie jedoch ab. Als sich die Heilige Inquisition für ihn interessiert, glaubt er sich noch unantastbar. Schließlich wird er zu einem Schauprozess eingeladen. Die Angeklagten bekennen sich alle schuldig. Nur die Sängerin Rosetta widerspricht ihrer Schuld und singt ein spanisches Volkslied, einen über Jahrhunderte geträumten Traum von Freiheit. Dieses Lied und die starre Selbstherrlichkeit der Inquisitoren, dieser Widerspruch bringt ihn in Zweifel. Er weiß als Maler das Schöne vom Hässlichen zu unterscheiden. Seine ästhetische Urteilskraft treibt ihn in eine Erkenntnis, die sein falsches Leben am Hofe in Frage stellt. Er bricht auf in die reale Welt, in die Welt des Volkes. Dämonen und Wahnvorstellungen machen das Unsichtbare sichtbar. Er folgt seinen eigenen Ansprüchen und trifft auf eine Realität, in der der Schlaf der Vernunft die Ungeheuer gebiert. Kannst du das verstehen? Ich will versuchen, es dir zu erklären. Was du hier siehst, die Ungeheuer auf diesen Blättern. Meine Augen haben sie wirklich gesehen. Du brauchst nur langsam zu sprechen. Ich habe gelernt, vom Mund abzulesen, was man mir sagen will. Mein Junge, quälen sie dich, die Dämonen? Sie quälen Spanien. Hast du Angst vor ihnen? Nicht mehr. Aber vielleicht habe ich wirklich den Verstand verloren. Ich weiß nicht, Francisco. Wer seinen Wahnsinn so genau sehen kann, der ist sicher vernünftiger als andere Menschen. Ja, ja. Wenn ich sie aus mir herauslasse. Die Dämonen, wenn ich sie festnagel, wenn ich sie bändige auf dem Papier, habe ich keine Angst mehr vor ihnen. Man soll das Schicksal nicht versuchen, Francisco. Das Schicksal schlägt dich hart. Elenita ist hin. Du bist taub. Die arme Josefa ist gestorben. Sie war dir immer eine gute Frau. Du hast die Dämonen hergerufen. Die Dämonen werden dich vernichten. Ich will, dass die Menschen sehen, wie sie sind, die Ungeheuer. Ich will ihre Vernunft wecken. Ungeheuer werden immer dort geboren, Mama, wo die Vernunft schläft. Und darum werde ich sie malen. Ich muss es. Ich verstehe dich, mein Junge. Du musst viel Mut haben. Ich werde beten. Die heilige Jungfrau wird dich beschützen. Dem Fortschritt ist nicht gedient, wenn die Schwierigkeiten und Konflikte nicht benannt werden dürfen. Die Dämonen verschwinden nicht, wenn sie nicht zu Papier gebracht werden können. Goya zeigt die künstlerische Selbstfindung eines Mannes in den Zwängen der Macht. Der Film ist eine hochambitionierte, international angelegte Produktion. Und es ist vielleicht gerade die Zusammenarbeit mit Angel Wagenstein, die Konrad Wolf dazu antreibt, gerade dieses explosive Thema zu bearbeiten. Wagenstein ist ein Niemand, der immer wieder aus der Kommunistischen Partei Bulgariens ausgeschlossen worden war. Konrad Wolf hingegen ist Präsident der Akademie der Künste. Konrad Wolf weiß, dass jeder Künstler irgendwann seinen argen Weg der Erkenntnis gehen muss. Angel Wagenstein liegt diese Thematik sehr am Herzen. Er hat die stalinistischen Repressalien erfahren müssen und mit seiner Partisanenhaltung dagegen gekämpft. Er sieht seinen Freund Friedrichowitsch Wolf in Gefahr, verstrickt in die Macht als Funktionär, mit einer falschen Loyalität. Ein Verrat am utopischen Potenzial. Und die Arbeit an diesem Film bringt sie einander näher, gibt ihnen die Möglichkeit, das Verschwiegene zu benennen, ohne Rücksicht. Die Dämonen. Spanien. Herr Rümlens. Aber ich glaube an Gott. Goya ist nicht der einzige Film Konrad Wolfs, der die Rolle des Künstlers und die Funktion der Kunst thematisiert. Zu diesen Filmen gehört auch Der nackte Mann auf dem Sportplatz von 1974, der in dieser Sendung bereits erwähnt wurde. Im Zentrum steht der Bildhauer Kemmel. Der macht es sich und seiner Umwelt nicht immer einfach. Viele seiner Werke werden zudem von seiner Umgebung nicht angenommen. Auch dieser Film zeigt in allegorischer Weise Konrad Wolfs Hadern mit der DDR. Gerade zum Beispiel Der nackte Mann auf dem Sportplatz. Das ist ja ein Künstler, der will wirklich im Dialog mit den Arbeitern und den Bauern in der DDR und den jungen Leuten seine eigene Kunst beweisen und trifft auf eine Anforderung von Kitsch oder von vorgegebener Kunstsprache. Das Beeindruckende ist, dass er nicht resigniert und auch nicht die Flucht ergreift, wie so viele, in den Westen zu gehen und zu sagen, da kann ich freier Künstler sein, sondern dass er eigentlich diesen Auftrag, ich will eine Kunst für das Volk machen, für die Leute, mit denen ich zu tun habe, wirklich für sich annimmt und da bis zur Grenze geht, aber nicht über seine künstlerische Wahrhaftigkeit hinaus. Das heißt, auch bei Konrad Wolf kann man sagen, der hat nicht gelogen. Und er hat sich nie etwas aufoktroyieren lassen, was man Staatskunst nennen könnte, wenn es nicht seine eigene Überzeugung war. Und diesen Konflikt, dass daran ein Künstler fast zerbrechen kann, dass er mit seinem Land in Einklang leben will, aber trotzdem seiner künstlerischen Mission treu bleiben will, das kennzeichnet auch das Leben von Konrad Wolf. Wahrscheinlich hätte er, wenn er nicht diese Aufgabe gehabt hätte, Akademiepräsident zu sein, hätte er wunderbare 10, 20 Filme mehr gemacht. Er ist ja eigentlich das große Äquivalent zu Rainer Werner Fassbinder im Westen. Aber er wollte sich dem nicht entziehen. Er wollte diesen Versuch, das war die Mission seiner Familie, Sozialismus in Deutschland besser aufzubauen, dem wollte er treu bleiben und hat darunter natürlich gelegentlich sehr gelitten, wenn er dann auf die Boniertheit und die Enge und die kleinbürgerliche Kunstvorstellung seiner politischen Vorgesetzten gestoßen ist. Dieser Konflikt prägt ihn sehr, aber er ist nie eingebrochen und das macht das Großartige dieser Person aus. Er ist auch nie geflohen. Also in den Westen zu gehen, er gehört zu den Künstlern, da wäre die Option, in den Westen zu gehen, wäre ihm wie ein Verrat an seiner Familie und seinen eigenen Überzeugungen vorgekommen. Und dass das dann eine schwere Existenz ist, an der man dann auch sterben kann oder etwas an der Lunge bekommen kann, das begreift man sehr schnell. Auch der letzte Film von Konrad Wolf, Solo Sunny aus dem Jahr 1979, behandelt den Weg einer Kulturschaffenden, der von Zweifeln geprägt ist und in dem die Möglichkeit des Scheiterns gegeben ist. Die Schlagersängerin Sunny will mehr sein als Auftragssängerin. Sie sucht selbstbewusst nach ihrem eigenen Ausdruck. Doch ihr Umfeld erlaubt dies kaum. Während der geteilte Himmel noch die offenen Landschaften zeigte, konfrontiert uns dieser Film mit den engen und düsteren Hinterhöfen des Prenzlauer Bergs. Es ist sehr schön, diese beiden Filme zu vergleichen. Im geteilten Himmel, der findet ja im Wesentlichen in so einer wunderschönen, träumerischen Dachwohnung statt. Das könnte fast auch in Paris gewesen sein, in Paris dieser Jahre. Und da merkt man noch was von dieser Hoffnung. Und das Solo Sunny findet in einer trister werdenden, sehr grauen, abbröckelnden Hinterhofatmosphäre statt, wo sich die Protagonistin ganz trotzig dagegen wehrt, sich davon prägen zu lassen in ihrer Biografie. Also zwischen den beiden Filmen sieht man auch die schwacher werdende oder müder werdende Hoffnung von Konrad Wolf, dass er weiß, dass das, wofür er gekämpft hat, ein bisschen an der Wirklichkeit zerbricht, ohne dass er das zugeben will und zugeben kann. Das hätte er auch nicht gekonnt. Er ist lieber drüber gestorben, als diese Bilanz seines Lebens zu ziehen. Aber persönlich gab es bei ihm eine Vorgeschichte. Er hatte davor einen Film gemacht, der hieß Mama, ich lebe. Und der behandelte das Leben von vier jungen deutschen Soldaten, das war ja auch Konrad Wolf gewesen, seine eigene Biografie, die dann hinterher sich einsetzen wollen im Kampf gegen den Faschismus, also sozusagen umgedreht werden. Und das hat er mit aller Liebe gemacht, auch weil es Teil seiner eigenen Biografie wiedergespiegelt hat. Und da haben ihm junge Leute gesagt, ach, warum dann immer diese historischen Stücke? Das hat ihn total beschäftigt. Es gab eine Riesendiskussion mit jungen Leuten, wo er gesagt hat, warum das, was sein Leben so geprägt hat und ihm auch die Mission gegeben hat, warum das heute nicht mehr gilt. Und ich glaube, dass das die Wurzel war für diese Co-Produktion mit Wolfgang Kohlhase, nämlich zu sagen, wir müssen wirklich in der Gegenwart ankommen und wir müssen die Verzweiflung junger Leute darstellen, aber auch so ihren tapferen Mut gegen dieses Triste, dieses Erdrückende, diesen Politbüro-Mief anzukommen. Und das ist Solo Sunny. Und dafür hat er dann in der Renate Krüssner eine wunderbare Protagonistin getroffen, die es so übrigens als Filmstart zu dieser Zeit im Westen nicht hätte geben können. Das ist ein Mädchen, die ihr eigenes Leben gestalten will, die einen Dickkopf hat, die ehrlich leben will, die auch den Männern gegenüber mit einem Selbstbewusstsein auftritt, das einem wirklich imponiert und immer auf dieser Suche nach ihrem ganz eigenen Weg. Und ich glaube, das ist das Redliche von Konrad Wolf. Also letztendlich wollte er immer in dieser Diskussion, in der echten Diskussion mit den jungen Leuten bleiben und wissen, was bewegt euch und wie kann ich euch gewinnen für das Ziel, was mein Leben geprägt hat. Und dass er da manchmal resigniert ist und manchmal Zweifel hatte, das alles kommt ja in diesem Film gut zur Geltung. Und trotzdem ist er nicht ganz ohne Hoffnung, dass jedenfalls so eine selbstbewusste Sunny am Ende sagen will, fangen wir doch mal an. Und dass sie sich nicht klein machen lässt, auch nicht durch die erdrückendste Atmosphäre. Blue, the dawn is growing blue. true when you will come our way some sweet day. Red, the sun is rising red, and all my love you'll get when you will come and stay someday. Let me sing that song of the golden girls and the men so strong, merry old song. When everybody else is gone, of the golden girls and the men so strong, that old song. Green, the grass is growing green, and in my dream I've seen a snug nest in the hay some sweet day. White, the subtle tears is white, and black's my lonely night when you will go away. Let me sing that song of the golden girls and the men so strong, sad old song. And every you between, she's sunny, they will say, someday. Konrad Wolf starb im Alter von 56 Jahren in Berlin an Krebs. Er erhielt ein Staatsbegräbnis auf der Gedenkstätte der Sozialisten auf dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde. Auf seiner Trauerfeier war die Elite der DDR zugegen. Ihm wurde staatliche Würde zuteil. Seine Filme zeigen die Widersprüche der DDR, die Hoffnungen und Missverständnisse, die mit diesem Projekt verbunden waren. Seine Filme geben Aufschluss über diesen Teil der Geschichte. Sie sind unweigerlich Teil der modernen Filmgeschichte geworden und verdienen es, noch heute gesehen zu werden. In dieser Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge kamen Jakob Heiner, Antje Vollmer und Andreas Kötzing zu Wort. Die Interviews mit Andreas Kötzing und Jakob Heiner führte ich im September 2015 und im Mai 2016 bei Radio Korax. Das Interview mit Antje Vollmer führte Christina Brinkmann im Mai 2020. Das Buch Konrad Wolf, Chronist im Zeitalter der Extreme von Antje Vollmer und Hans-Eckart Wenzel, das in dieser Sendung unausgewiesen zitiert wurde, ist 2019 im Rahmen der Buchreihe Die andere Bibliothek erschienen. Ein Text von Jakob Heiner über Konrad Wolf findet sich im Online-Archiv der Wochenzeitung Jungle World. Am Mikrofon verabschiedet sich Lukas.